Einige von euch wissen, dass die Connie in Toronto auf einer Bibelschule studiert. And I don't know, we have been so blessed by having her back and spending some time with her. Und wir wurden so gesegnet dadurch, dass sie wieder bei uns ist und dass wir einige Zeit mit ihr verbringen konnten. And also Eric being back from Bethel. Und auch, dass der Eric da ist, wie aus Bethel. And I have to say, as leaders of this church, what blesses us most. Und ich muss sagen, als Leiter der Gemeinde, was uns am meisten segnet, is their attitude of honor and humility. Ist ihre Einstellung der Demut und der Ehre. That they come back here and they don't say, oh, you know, we know better than you guys. Dass sie nicht zurückkommen und sagen, ja, wir wissen alles besser als ihr. But they come totally just wanting to serve and wanting to bless and be a blessing. Sondern sie kommen mit der Einstellung zurück, dass sie einfach nur dienen wollen und ein Segen sein wollen. And with such a Bescheidenheit in heart. Und mit so einer, ja, Bescheidenheit im Herzen. Yeah, so thank you, Connie, and speak Danke, to us. Connie. All right. Ich hoffe, mein Deutsch reicht noch aus. I hope I can still speak German. Ich habe die letzten 5 Monate in Toronto verbracht. I spent the last 5 months in Toronto. Ich war dort auf der School of Ministry. I was there at the School of Ministry. Und habe das Heart-Modul gemacht. And I started to study the Heart Module. Und im Heart-Modul geht es viel darum, Gott als Vater zu erleben. And in the Heart Module, it's a lot about the heart of the Father. Und was ich euch gerne erzählen möchte, hängt zusammen mit unserem Predigtthema. And what I want to tell you is something to do with the theme of the message. Und zwar prophesying und das Vaterherz Gottes dahinter. To prophesy and to have the Father's heart behind it. Wir waren dort in Outreach Teams eingeteilt, wo wir später 3 Wochen weggegangen sind. We were separated into teams where we went out on missions trips. Und einer unserer Einsätze hat uns auf eine New Age Messe geführt. And one of our trips was to go to a New Age fair. Und sagen wir es mal so, ich habe alles versucht, dass ich nicht mitgehen muss. And let's put it this way, I did everything possible not to go. Das war mir nämlich irgendwie ein bisschen strange. It was too weird for me. Aber Gott hat gesagt, hey, ich bin mit dir, wir machen das. But God said, I am with you. And we're going to do it. Wir waren dort mit Jugend mit einer Mission. We were there with youth with a mission. Und die haben einen Stand an diesen New Age Messen. And they had a stand at this fair. Um einfach Leute, die spirituell auf der Suche sind, auf Gott hinzuweisen. And to help people who are on a spiritual journey, to help them to find God. Und was du dort machst, and what you do there, ist eigentlich, du betest für Heilung. You pray for healing. Du prophezeist über ihnen. You prophesy over them. Was dann dort spiritual reading heißt. What is called their spiritual reading. Und die Leute kommen freiwillig. And the people come voluntarily. Und es läuft so ab, dass du mit 3 anderen, du sitzt auf 3 Stühlen, ein Stuhl sitzt dir gegenüber. So you're sitting on 3 chairs and then somebody is seated in front of you. Und die Person setzt dich hin. The person sits there. Und du sagst so, ja, wir sind Nachfolger von Jesus. And you explain to them, we are disciples of Christ. Und wenn wir jetzt spiritual reading betreiben, dann machen wir das durch den Heiligen Geist. Das ist okay für dich. And when we do spiritual reading, we do this through the Holy Spirit. Is that okay with you? Und alle haben gesagt, das ist super, das passt. And everybody said, yeah, that's fine. Und eine Dame ist mir besonders in Erinnerung geblieben. And one woman really sticks in my mind. Sie war ganz in weiß gekleidet. She was dressed in white, totally. Und hat sich da hingesetzt. And she sat in front of us. Und schaut mich so an. And she looks at me. Und sagt so, du kannst meine Aura sehen, stimmt's? And she said, you can see my aura, can't you? Die nächsten 3 Minuten habe ich mit verbracht, irgendwie Gottes Schutz zu beten und zu binden und zu lösen und halt das ganze christliche Toolkit, was du halt so hast, da anzuwenden. And the next few minutes, I used everything in my toolbox. Binding spirits, putting a protective wall around me. Und währenddessen ich da so gerade im Warfare war, im geistlichen Kampf. And while I was right in the middle of spiritual warfare, gibt mir Gott ein ganz einfaches Bild. God gave me a simple picture. Und das Bild war, ich habe wie eine Glaswand um sie gesehen und eine Hand, die durch diese Glaswand geht und nach ihrem Herzen greift. So I saw her behind a glass wall and how a hand went through the wall to her. Und nachdem neben mir jemand fertig war, über ihr zu prophezeien, and after someone next to me was finished prophesying over her, schaut sie uns an und sagt, She looks at us and says, das heißt, grundsätzlich, ich soll zum christlichen Glauben zurückkehren. Habe ich das richtig verstanden? She said, I guess that means basically that I should turn to the Christian faith. Und in dem Moment spricht Gott in einem Gedanken zu mir. And in this moment, God spoke to me in a thought. Und ich habe nur gesagt, na. And I said, no. Es bedeutet nur, dass Gott an deinem Herzen interessiert ist. It means that God is interested in your heart. Und in dem Moment ist die Glaswand zusammengefallen. And in this moment, this glass wall shattered. Und ich habe zu ihr sprechen können und gesagt, ja, ich sehe deine Aura. And then I could speak to her and I said, yes, I see your aura. Und ich sehe, dass du mit deiner Farbe nicht zufrieden bist. And I see that you are not satisfied with your color. Dass du alles versuchst, um dich zu ändern, weil du nicht glaubst, dass du was Besonderes bist. And that you try everything to try to change yourself because you don't think that you're special. Und ich bin heute da, um dir zu sagen, Gott sieht dich als besonders und als einzigartig und er liebt dich. But I am here to tell you that God sees you very special and that he loves you. Und in dem Moment bricht sie in Tränen aus. And in this moment she broke into tears. Und da habe ich verstanden, dass über Leuten prophezeien bedeutet, das Vaterherz Gottes mit ihnen zu teilen, wie Gott sie sieht. And in that moment I realized what it means to prophesy truly. It means to speak out God's heart over a person. Und diese Erfahrung hat mich so verändert. And this experience changed me so much. Weil du weißt schon, dass Gott irgendwie alle liebt. Because you know God loves everyone, of course. Aber irgendwie denkst du schon, dass die Christen ein bisschen mehr liebt, weil wir halten uns ja an die Regeln. But somehow you think, well, he loves Christians more because, you know, we keep the rules. Und du betest und du liest die Bibel und du gehst in die Kirche. And we pray and we go to church and we read the Bible. Und in dem Moment habe ich realisiert, Gott liebt alle Menschen gleich. And in this moment I realized that God loves everyone equally. Und Gott möchte mit allen Menschen und zu allen Menschen reden von der großen Liebe, die für sie hat. And God wants to tell every single person about the great love that he has for them. Und wenn ich jetzt über Prophetie höre, bin ich einfach super begeistert. And when I hear about prophecy, I am really super excited. Weil ich erlebt habe, dass ein Wort von Gott an Menschen verändern kann. Because I have seen that one word from God can totally change a person's life. Yep. Wenn ihr mehr wissen wollt, schnappt mich nach dem Gottesdienst und redet mit mir. If you want to know more, just grab me after service and we can talk. Ja. Danke. Thank you. Encouraging, isn't it? Das, ermutigend, oder? Next week we're going to hear from Johannes and from Katharina. Nächste Woche hören wir von Johannes und Katharina. Also from Eric. Und von Eric. And we're going to believe that heaven will come to earth. Glauben das? Heaven will come to earth. Himmel kommt auf die Erde. And we're going to continue right now with this theme of prophecy. Und wir wollen mit dem Thema Prophezeiung fortfahren. I like what Connie said. Mir hat das gefallen, was die Conny gesagt hat. Speaking the heart of the Father to people. Das Herz des Vaters anderen Leuten gegenüber auszusprechen. So I want to review a few verses we used last week. Deswegen möchte ich nochmal ein paar Verse wiederholen, die wir uns letzte Woche angeschaut haben. Re-establish what prophecy is. Wir wollen das wiederherstellen, was Prophezeiung eigentlich bedeutet. And then we'll talk about what it is not. Und dann wollen wir darüber sprechen, was es nicht ist. Okay. Father, bless these words. Vater, segne diese Worte. To our hearts. Zu unseren Herzen. Holy Spirit, Heiliger Geist, speak to us tonight. Sprich heute Abend zu uns. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Before we continue, bevor just wir fortfahren, take a moment and just say hi to someone that you don't know. Nimm dir den Moment und sag jemanden Hallo, den du noch Maybe nicht kennst. Somebody sitting behind you somewhere. Vielleicht jemand, der hinter dir sitzt oder. Just take a minute. Nimm dir die Minute. Nobody said hi to Bartosz. She's all alone there. Okay. Niemand sagt Hallo zum Bartosz. Das ist great. Ganz allein da hinten. Make sure everybody, don't miss anybody. Lasst niemanden aus. All right, everybody had nobody. Is there anybody didn't get their hand shaken? Hat irgendjemand keinen Handschlag okay. bekommen? Okay, let's go to the. What's that? The wedding. Okay. Before we continue. Bevor okay, wir fortfahren. We had two more weddings this weekend. Es gab dieses Wochenende noch zwei weitere Hochzeiten. And, we're having four weddings in 12 days. Es waren jetzt vier Hochzeiten in 12 Tagen. And we have one more on Wednesday. Wir haben noch eine am Mittwoch. But on Friday we had one. Am Freitag hatten wir aber eine. And this is Andreas and Rahima. ist Andreas und Rahima. And when you see them, congratulate them. Und wenn du sie siehst, dann gratuliere ihnen bitte. Or they come in the morning. Sie kommen also in der Früh. They're on their honeymoon right now. Sie sind jetzt auf den Flitterwochen. Okay, and another couple got married yesterday. Gestern hat noch jemand geheiratet. Anuela and Leo. Manuela und Leo. And they're also on their honeymoon right now. Sie sind jetzt auch in den Flitterwochen. So when you see them, congratulate them as well. Wenn du sie siehst, dann gratuliere ihnen ebenfalls. Okay. Okay, let's start. Fangen wir an. Let's go to 1 Corinthians 14. Gehen wir zu 1. Korinther 14. For a very short review. Für eine ganz kurze Zusammenfassung. What prophecy is? Was ist Prophezeiung? Verse 1. Pursue love. Vers 1. Strebet auch nach der Liebe. This is in the New American Standard Bible. Das ist nach der neuen American Standard Bibel. And the Elberfelder. Und die Elberfelder im Deutschen. Pursue love. Strebet nach der Liebe. The New Living Translation says, let love be your highest goal. Die New Living Translation sagt, lass die Liebe dein höchstes Ziel sein. Yet desire earnestly spiritual gifts. Eifert aber um die geistlichen Gaben vielmehr. But especially that you may prophesy. Oder vielmehr aber, dass ihr weissaget. So we should desire God to speak through us. Wir sollten danach streben oder sollten uns verlangen danach, dass Gott durch uns spricht. And also to speak to us. Und auch zu uns spricht. After the service last week, some people came and prophesied to me. Nach dem Gottesdienst letzte Woche sind einige Leute zu mir gekommen und haben mir prophezeit. Meaning they just spoke strength, encouragement into my life. Das bedeutet, dass sie einfach Stärke und Ermutigung in mein Leben gesprochen haben. It's like taking a nice, it's like going in the sauna. It's just, ah, oh, thank you. Es ist irgendwie so, wie wenn man in die Sauna geht. Or it's like a little massage, a spiritual back massage. Geistliche Massage, Rückenmassage. Say some more, thank you. Sag noch was. Strengthen me. Danke, stärke mich. Like the worship team was so awesome tonight. Ich denke, das Anbetungsteam war so großartig heute Go Abend. Go up to them and speak strength into them. Dann geh heute zu ihnen hin und stärke sie. So let's go to, yeah, to these next words in verse 3. In Vers 3. The one who prophesies speaks to men for strengthening. Wer aber weissaget, redet den Menschen zur Erbauung. And encouragement. Und Ermahnung. And comfort. Und Tröstung. Okay, I think that's it, right? One more verse. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 20. In 1. Thessalonicher 5:20. It says, do not despise prophetic utterance. Weissagungen verachtet nicht. But examine everything carefully, hold fast to that which is good. Prüfet aber alles und das Gute haltet fest. Why would it say that? Warum steht das da? Why would it say don't despise, don't scoff at it? Warum steht da, dass du das nicht verachten sollst, nicht dass ich nicht darüber lustig machen sollst? Because oftentimes it's misused. Weil sehr oft wird es missbraucht or misunderstood. Oder missverstanden. And so in my 35 years, in meinen 35 Jahren, I've seen some misuse of it. Habe ich einigen Missbrauch davon gesehen. And so I wrote down 8 things why I sometimes despise prophecy. Und deswegen habe ich 8 Punkte aufgeschrieben, warum ich manchmal Prophezeiung or verachte. Why I have. Oder warum ich es getan or habe. Why we might. Oder warum es wir vielleicht machen. So when someone says, you know, we're going to have a little time for prophecy now. Wenn jemand sagen würde, wir haben jetzt eine kleine Zeit der Weissagung. Something inside me says, oh no. Dann sagt irgendwas in mir drin, na, warum? But we don't have to do that. Aber wir müssen das nicht machen. If we know what it is and what it's not. Wenn wir wissen, was es ist und was es nicht ist. It can thrive in our church. Dann kann es unsere Gemeinde aufwirbeln. We can demystify it. Wir können es demystifizieren. Understand it is strengthening people. Wir müssen verstehen, dass es bedeutet, Menschen zu stärken. In God's heart, und Gottes Herz, for what they're doing, for who they are, für das, was sie tun und wer sie sind. It is encouraging people, es bedeutet, Menschen zu ermuntern, ermutigen. Who are doubting, maybe, vielleicht Menschen, die gerade zweifeln, in what they could do, in dem, was sie machen könnten. It is seeing potential in people, die sehen das Potenzial in Menschen. Encouraging them to do something they don't think they can do. Und sie ermutigen sie, Dinge zu tun, von denen sie denken, dass sie sie eigentlich nicht machen können. And it is also feeling people's pain. Aber es bedeutet auch, den Schmerz von Menschen zu fühlen. So number one. Nummer eins. Why people despise prophetic, warum Menschen die Weissagung verachten. Why people despise prophecy. Number one, we confuse it with Old Testament prophecy. Nummer eins, weil wir es vertauschen mit alttestamentlicher Prophezeiung. The Old Testament prophecy differs in context. Die testamentliche Prophezeiungen unterscheidet sich im Kontext, im Zusammenhang. Number one. Nummer eins. Old Testament prophecy was primarily toward the monarchy of Israel. Alttestamentliche Prophezeiung, da ging es primär um das Königreich von Israel. Number two, the purpose differs. Nummer zwei, die Absicht war eine andere. It was a call to kings and rulers of Israel. Es ging darum, Könige und den Regenten Israels zuzusprechen. To come back to God. Dass sie wieder zurück zu Gott kommen sollen. Also addressed some of the surrounding nations. Und manchmal ging es auch um die Nachbarländer. And it was a warning of impending disaster if they don't come back. Und es war auch oft eine Warnung von bevorstehenden Katastrophen, die kommen würden, wenn sie nicht umkehren. John the Baptist. Johannes der Täufer. The last of the Old Testament prophets. Der letzte der alttestamentlichen Propheten. Was speaking out against Herod. Hat gegen Herodes gesprochen. And telling Herod that he was living in sin. Er hat ihm vorgehalten, dass er Herodes in Sünde lebt. And because he did that. Und weil er das gemacht hat, eventually he was beheaded. Wurde er schließlich dann geköpft. Old Testament prophets were almost always in conflict with the king. Alttestamentliche Propheten waren fast immer im Streit mit Königen. Because their calling was to bring them back to God's way. Weil ihre Berufung war es, sie auf Gottes Wege zurückzubringen. Nummer drei. Old Testament prophets were a rarity. Alttestamentliche Propheten waren selten, they were eine Ausnahme. Few in number. Es waren wenige an der Zahl. We only count about 30 names in the Old Testament. Wenn man das Alte Testament durchschaut, dann finden wir nur 30 Propheten. And there mit Namen. Were some prophetic schools. Es gab einige prophetische Schulen. They may have numbered in the few thousands. Da gab es vielleicht einige Tausende. But compared to how many people there were in Israel. Aber wenn man das vergleicht mit wie vielen Menschen in Israel lebten, they were a few. Waren sie sehr wenige. Now it differs with us. Und das unterscheidet sich zu because uns. The New Testament, the prophet is speaking to the body of Christ. Weil die neutestamentliche Prophezeiung, die spricht zum Leib Christi. In the Old Testament, it was speaking to Israel. Und im Alten Testament ging es eigentlich immer um Israel. Which included people who were not even God-fearing. Und das hat sogar Menschen inkludiert, die keine Gottesfurcht hatten. In the New Testament, we are speaking to the body of Christ. Im Neuen Testament sprechen wir zum Leib Christi. We are believing. Wir glauben. And we have the Holy Spirit. Und wir haben den Heiligen Geist. And Christ is the head of the church. Und Christus ist das Haupt der Gemeinde. The purpose we heard today from Connie. Das ist die Absicht oder Zweck, den wir heute von der Connie gehört haben. To speak out God's the Father's heart einfach to us. Das Vaterherz zu uns auszusprechen. To encourage us. Um uns zu ermutigen. To strengthen us. Um uns zu stärken. To comfort us. Um uns zu trösten. And that spirit is poured out upon all of us. Und dieser Geist wurde auf uns alle ausgegossen. It is not a rarity. Es ist nicht eine Seltenheit. In Acts chapter 2, in Apostelgeschichte 2, it was prophesied by the prophet Joel. Da wurde es schon vom Propheten Joel vorhergesagt. And Peter quotes this. Und Petrus zitiert das. That in the last days, dass in den letzten Tagen, God's going to pour out His Spirit. Dass Gott seinen Geist ausgießen wird. And your sons and your daughters and your men and your women, they're going to prophesy. Dass eure Söhne, eure Töchter, eure Männer, eure Frauen, die werden prophezeien. You have to want it. Aber ihr müsst es wollen. God speak to me. Gott spricht zu mir. Use someone today to speak to me. Verwende heute jemanden, um zu mir zu sprechen. We have to have our ears open. Wir müssen unsere Ohren offen God halten. Will speak to you through a child. Gott kann zu dir durch ein Kind sprechen. God will speak through a song. Gott wird vielleicht durch ein Lied zu dir sprechen. I think many of us have our ears closed. Ich denke vielen von uns, dass wir unsere Ohren zumachen. We're not expecting God to speak to us. Wir erwarten nicht, dass Gott zu uns spricht. God wants to speak in many different ways. Gott will auf viele verschiedene Arten zu uns sprechen. He wants to express his heart. Er will uns sein Herz ausdrücken. You may be in a conversation that's going between two other people. Du bist vielleicht hörst bei einer Konversation zu zwischen zwei anderen Menschen. One of those people actually are speaking to you and they don't know it. Und einer dieser Menschen spricht eigentlich zu dir, ohne es zu wissen. So, as we said last week, so wie wir es letzte Woche gesagt haben, all of us have the Holy Spirit. Alle von uns haben den Heiligen all Geist. Of us can prophesy. Alle von uns können prophezeien. And then there are those who have the gift. Dann gibt es welche, die haben die Gabe. That's their passion. Das ist ihre Leidenschaft. That's their call. Das ist ihre Berufung. We watch them. Wir betrachten and we sie learn, und wir lernen. But this is their thing. Aber das ist ihre Sache. I can prophesy too. Ich kann auch prophezeien. But my passion might be something else in the kingdom. Aber meine Leidenschaft ist im Königreich vielleicht and was anderes. We work all together. We are the body of Christ. Und wir arbeiten alle zusammen. Wir sind der Leib Christi. Okay, number two. Nummer zwei. We despise prophecy. Wir verachten Prophezeiung sometimes, manchmal, because it is sometimes used as a badge of spirituality. Weil es manchmal als geistliches Abzeichen verwendet wird. I am more spiritual than you, ich bin geistlicher als du, because I'm a prophet. Weil ich bin ein Prophet. And so there tends to, there, with some people there tends to be a bit of arrogance. Bei manchen Leuten die neigen dazu, etwas arrogant rüberzukommen. But if we understand the purpose, aber wenn wir die Absicht verstehen, is to strengthen, dass es darum geht, Menschen zu stärken und sie zu ermutigen und zu trösten, then we see it's not a fit. Dann sehen wir, dass das nicht passt. We see in 1 Corinthians 13, wir sehen in 1. Korinther 13, if you have the gift of prophecy, wenn du die Gabe der Prophezeiung hast, and you even have understanding of all mysteries, und du verstehst alle Geheimnisse, but you don't have love, aber du hast keine Liebe, it profits you nothing, dann nützt es dir nichts, and it profits us nothing. Und es nützt den anderen nicht. So, having the gift of prophecy is not evidence of spirituality. Die Gabe der Prophezeiung zu haben ist kein Zeichen dafür für deine Geistlichkeit. Having the Father's heart, das Herz des Vaters zu haben, is evidence of spirituality. Ist der Beweis deiner Geistlichkeit. Okay, so number three. Nummer drei. It sometimes leads to codependency. Es führt oft zur gegenseitigen Abhängigkeit. And that means this. Und das bedeutet Folgendes. That the person receiving a prophetic word, dass die Person, die ein prophetisches Wort empfängt, takes it as an excuse to abdicate their responsibility to make decisions for their life. Verwendet das als Entschuldigung, dass sie ihre eigene Verantwortung hingibt, damit sie nur noch über die eine Person von Gott hört. I have to choose between two jobs. Ich muss mich zwischen zwei Jobangeboten entscheiden. Tell me which one. Sag mir, welchen ich nehmen soll. Prophezeie mir. I want to get married and I don't know who. Ich möchte heiraten, aber ich weiß nicht wen. Prophesy to me. Prophezeie mir. And we're asking people, und wir fragen Menschen, to take responsibility for our decisions, dass sie die Verantwortung für unsere Entscheidungen übernehmen. When that's not what prophecy is about. Darum geht's bei der Prophezeiung nicht. Prophecy will confirm what God is speaking to you. Bestätigt das, was Gott zu dir spricht. If you don't spend time with God, wenn du keine Zeit mit Gott verbringst, then prophecy is going to have little effect in your life. Dann hat die Prophezeiung nur ganz geringen Einfluss auf dein Leben. Because God is not going to use prophecy to be the primary source of speaking to you. Weil Gott wird die Prophezeiung nicht als primäre Weise verwenden, um zu dir zu sprechen. He wants you to spend time in the Word. Er möchte, dass du Zeit im Wort verbringst. He wants you to listen to people speak and teach the Word. Er möchte, dass du Menschen zuhörst, wenn sie predigen oder das Wort lernen. And then the people who speak to you, prophesy to you, und die Menschen, die zu dir sprechen und dir prophezeien, will be a confirmation. Die sind eine Bestätigung. Tonight, heute Abend, I'm speaking to you, spreche ich zu dir in a prophetic way. Auf eine prophetische Art und Weise. Right? It's what I believe is God's mind for this moment. Das ist das, was ich denke, was Gottes Gedanken für diesen Moment sind. For our church. Für unsere Gemeinde. God wants us to focus on this gift of prophecy. Gott möchte, dass wir uns auf die Gabe der Prophezeiung konzentrieren. It's God's mind for our church for this moment. Es ist Gottes Gedanken für diese Gemeinde für diesen Moment. And allow it to confirm in your heart. Und lass es zu, dass es in deinem Herzen dein Herz bestätigt. What God has been speaking to you. Wenn Gott zu dir spricht, was Gott zu dir spricht. Part B to number three. Also 3b. The second part of codependency. Der zweite Teil der gegenseitigen Abhängigkeit. It becomes an excuse for some people to usurp authority. Es ist eine Entschuldigung für manche, dass sie die Autorität an sich reißen. They can use the name of prophecy to manipulate. Sie verwenden den Namen der Prophezeiung, um andere zu manipulieren. To get their will in your life. Um ihren Willen in deinem Leben durchzusetzen. And the person who is irresponsible enjoys that. Und die Person, die dafür verantwortlich ist, genießt das. It may come in different forms. Es kann auf ganz verschiedene Arten und Weisen kommen. It may come through a friendship. It might come through counseling. Es kann durch eine Freundschaft sein. Es kann durch Seelsorge sein. When I become dependent on someone to constantly tell me what God's will is for my life. Wenn ich von jemandem abhängig werde, dass diese Person mir dauernd sagt, was Gottes Wille für mein Leben ist, then that person enjoys it. Dann genießt diese Person das oder freut sich darüber. They have an excessive control over somebody. Weil sie eine ausübende Kontrolle über jemanden haben. And the other person is giving over their their responsibility. Und die andere Person gibt ihr ihre Verantwortung hin. To make decisions. Um Entscheidungen zu treffen. And this becomes a codependent relationship. Und das wird so eine gegenseitig abhängige Beziehung. One is strong, one is weak. Der eine ist stark, der andere ist schwach. They both feel great. Und die beiden fühlen sich gut. I feel great because I have power. Ich fühle mich gut, weil ich die Macht habe. The other person feels great because they have security. Und die andere Person fühlt sich gut, weil sie die Sicherheit hat. But it's not healthy. Aber das ist nicht gesund. Right? We are pointing people to God. Weil wir weisen Leute auf Gott hin. Sometimes you just have to say, I'm not going to make that decision. Manchmal müssen wir sagen, ich treffe diese Entscheidung nicht. You pray. Du betest. Ask God. Frage Gott, frage Gott. People to Christ, pointing people to Christ. Und du zeigst Menschen zu Christus hin. I will pray with you. Ich bete mit dir. But I cannot make that decision. Aber ich kann diese Entscheidung nicht für dich treffen. When we start to make these decisions for people, wenn wir anfangen, diese Entscheidungen für Menschen zu treffen, we are building a codependent relationship. Dann bauen wir so eine Abhängigkeitsbeziehung. Okay, number four. Nummer vier. It sometimes becomes a license. Es wird manchmal zu einer Lizenz. For people to be unaccountable. Für Menschen, dass sie keine Rechenschaft abgeben müssen. So they say, well, I want to do this. Ich möchte das machen. And the Holy Spirit told me. Und der Heilige Geist hat mir das gesagt. So all they have to do is say, the Holy Spirit told me. Und alles, was du sagen musst, ist zu sagen, der Heilige Geist hat mir the Holy das gesagt. Spirit's leading me. Der Heilige Geist leitet mich. And then you can do anything you want. Und dann darfst du alles machen, was du willst. When I was in Bible school, als ich in der Bibelschule war, I was the head of the dormitory. War ich das Haupt von dem Schlafsaal. I was responsible for 11 guys. Und ich war verantwortlich für 11 Menschen. I was 20 years old. Ich war 20 Jahre alt. And there was this young kid who was 18. Und da war dieser Junge, der war 18. And we became friends. Und wir wurden Freunde. And he comes in the dormitory and says, I'm getting married. Und er kam in den Schlafsaal und sagte mir, hey, ich werde heiraten. I said, really? I said, to who? Und ich sagte, wirklich, wen willst du heiraten? I met this girl uptown about 2 weeks ago. Und er sagt, nein, ich habe dieses Mädchen getroffen in der Stadt vor 2 Wochen. 2 weeks ago? Vor 2 Wochen. Is she a believer? Ist sie eine Gläubige? Not yet. Noch nicht. But she will be. Aber sie wird es sein. I said, are you sure you know what you're doing? Und ich frage ihn, bist du sicher, dass du weißt, was du the tust? The Holy Spirit is leading me. Der Heilige Geist führt mich. Which means back off. Was bedeutet, lass mich in Ruhe. Back off, I'm not accountable to anybody here. Hey, geh zurück, ich schulde niemanden Rechenschaft. I'm not allowing anybody to speak into my life. Ich lasse niemanden zu, dass er in mein Leben hineinspricht. Because I'm declaring that the Holy Spirit has already spoken. Weil ich erkläre, dass der Heilige Geist schon gesprochen hat. 6 months later. 6 Monate später. The disaster actually from the word go. Da war dieses Desaster. Disaster. Es war eine Katastrophe. It ended up in court. Das ging vor Gericht. And it was a disastrous divorce. Und es war eine katastrophale Scheidung. But the person used the Holy Spirit. Aber die Person hat den Heiligen Geist verwendet. Has spoken to me. Hat gesagt, der Heilige Geist hat zu mir gesprochen. As a green card. Als Erlaubnis. To be unaccountable. Keine Rechenschaft abgeben so zu müssen. You got to be careful because that's a form of taking the Lord's name in vain. Und da muss man aufpassen, was das bedeutet, den Namen des Heiligen Geistes zu missbrauchen. Don't take the Lord's name in vain. Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Be careful when you dogmatically say, the Holy Spirit told me. Und pass auf, wenn jemand dogmatisch sagt, der Heilige Geist leitet mich. It's better to say, I believe the Holy Spirit has told me. Es ist besser, wenn man sagt, ich glaube, dass der Heilige Geist dir das gesagt hat. Dann bist du in Sicherheit. Romans 1:17. Römer 1:17. We walk by faith. Wir wandeln im Glauben. I believe that the Holy Spirit told me. Ich glaube, dass der Heilige Geist mir das gesagt hat. I mean, if you want to speak into my life, go ahead. Wenn du in mein Leben sprechen willst, dann fang ruhig an. When I was 28 years old, als ich 28 Jahre alt war, we had been here. I think I was 30. We had been here about a year or two. Oder als ich 30 war, da waren wir schon in Österreich für 1-2 Jahre. And I've told you before, Mary went through this crisis. Und ich habe euch schon mal erzählt, dass die Mary diese Krise durchgemacht hat. And we went back to America. Wir gingen zurück nach Amerika. And the crisis really broke out. Und diese Krise ist noch schlimmer geworden. This church was about 25 people at that time. Und diese Gemeinde hatte damals 25 Mitglieder. And Mary wasn't doing well at all. Und Mary ging's überhaupt nicht gut. We were back at the mother church. Wir waren zurück in der Mutterkirche. And at the big conference. Da gab's eine große Konferenz. And people would come up to me and they say, "Oh my gosh, Mary is doing. I'm so sorry." Und Menschen kamen auf mich zu und sagten, "Herr zu, Mary geht so schlecht. And then they would say this. They would say, "You're not going back to Austria." Und dann sagten sie, du gehst nicht wieder zurück nach Österreich. I mean, over and over and over. Und ich habe das immer wieder gehört. Du gehst nicht zurück nach Österreich. Don't tell me you're going back to Austria. Erzähl mir nicht, du gehst zurück nach Österreich. And I prayed. Und als ich gebetet hatte, I felt that the Holy Spirit, that God wanted us to go back. Da habe ich gefühlt, dass der Heilige Geist wollte, dass wir zurück nach Österreich gehen. That the healthiest thing for her, dass das Gesündeste, was sie machen kann, was to not allow her to add even more any kind of guilt to the situation. Dass sie nicht weitere Schuld in dieser Situation zulässt. Let's hold the course. Lass uns den Kurs beibehalten. Believe God will do a miracle. Wir glauben an Gott, dass ein Wunder tun wird. And I got, boy, did I get some people. I got this one lady. She was in my face. Und auf mich kamen einige Leute zu, und war diese eine Dame, die stand mir direkt vors Gesicht. You are so arrogant. Sie sagte, du bist so arrogant. You are so selfish. Du bist so selbstsüchtig. You want to do ministry more than you love your wife. Du willst den Dienst viel lieber als deine Frau. It wasn't the issue. Das war aber nicht das so Problem. I went to the senior pastor of the church. So ging ich zum Senior Pastor der Gemeinde. And I said this to him. Und sagte Folgendes zu ihm. And I caught him on the run. He was going somewhere, and I just stopped him for a moment. Und ich habe ihn abgefangen, als er gerade am Weg wohin war, und habe ihn einfach kurz gestoppt. I said, Pastor, can I speak with you? Und habe ihn gefragt, Pastor, kann ich kurz mit dir reden? Und er sah mich an. And I said, I've made a decision. Und ich sagte, ich habe eine Entscheidung getroffen. To take Mary back to Austria. Dass ich Mary zurück nach Österreich nehme. I believe it's the Holy Spirit. Ich glaube, es ist der Heilige Geist. But if you tell me it is not, aber wenn du mir sagst, dass es nicht ist, I won't go. Dann werde ich nicht gehen. But I'm telling you, aber ich sage dir, I believe, ich glaube, that it is. Dass es ist. He looked at me in my eyes. Und er sah mir in die Augen. With this burning look. Mit diesem brennenden Blick. He was praying. Er hat gebetet. And then he just said. Und sagte. Go. Geh. Then do it. Mach es. And I got such a confirmation in my heart. Und ich habe so eine Bestätigung in meinem Herzen gefühlt. If we didn't come back. Wenn wir nicht zurückgekommen wären. This church probably would not exist today. Dann würde diese Gemeinde heute wahrscheinlich nicht existieren. We have to hear from the Holy Spirit ourselves. Wir müssen selbst vom Heiligen Geist hören. Okay. Number. It's not a green card. Number 5. Okay. Number 4, it's not a green card or a license to be unaccountable. Also Nummer 4 war, es ist keine Erlaubnis oder Lizenz, keine Rechenschaft so abgeben zu müssen. I made myself accountable. Ich gebe selbst Rechenschaft ab. I allow the senior pastor to hear from God as well. Ich habe erlaubt, dass der Senior Pastor selbst von Gott hört. And to differ with me. Um mich notfalls zu korrigieren. Inviting accountability. Ich habe die Rechenschaft eingeladen. Okay, number 5. Nummer 5. Sometimes we despise prophecy. Manchmal verachten wir Prophezeiung, because it's confused with personality types. Weil es verwechselt wird mit dem Persönlichkeitstypus. I read this book on prophecy. Ich habe dieses Buch über Prophezeiung gelesen. This is not a book on prophecy. Und habe mir gedacht, darum geht's gar nicht um Prophezeiung. This is not a book on spiritual gifts. Darum geht's nicht um geistliche Gaben. Just a book on personality types. Da geht's nur um die Persönlichkeitstypen. And they've just used spiritual gifts. Und sie verwenden geistliche Gaben. To replace the name of the personality. Um sie mit dem Persönlichkeitsnamen auszutauschen. Like for example, they said, if you have the gift of prophecy, und so haben sie es gestanden, zum Beispiel, wenn du die Gabe der Prophezeiung you hast, walk into a room and you take charge. Dann gehst du in einen Raum und übernimmst die Führung. And everything that they were describing, und alles, was sie beschrieben haben, was not the gift of prophecy. Da ging es nicht über die Gabe it der Prophezeiung. Was just the choleric temperament. Es ging nur um das cholerische Temperament. This is ridiculous. Ich habe mir gedacht, das ist lächerlich. The gift of prophecy has nothing to do with personalities. Die Gabe der Prophezeiung hat nichts mit der Persönlichkeit zu tun. Aber extroverted people, extrovertierte Menschen, feel more confident to use the gift. Fühlen sich zuversichtlicher, diese Gabe auszuüben. Now Eric uses the gift in a wonderful way. Eric verwendet diese Gabe auf ganz wunderbare But Weise. He's not an extrovert. Aber er ist nicht extrovertiert. He's an introvert. Er ist eher introvertiert. Now some people, because they're choleric, manche Menschen, weil sie cholerisch sind, and they're kind of dominant, und sie sind dann oft dominant, they say, this is, I'm a prophet. Ich bin ein Prophet. That's why I'm hard. Deswegen. That's why I say things that deswegen I say things people don't like. Deswegen sage ich Menschen direkt, was sie nicht hören wollen. I'm a prophet. Aber ich bin ein Prophet. See, now you're going back to the Old Testament. Und jetzt kommst du zurück aufs Alte Testament. We're confusing the Old Testament with the New Testament. Und du verwirrst oder verwechselst die alttestamentliche Prophezeiung mit neutestamentlicher Prophezeiung. And people think that because they expose, und Menschen denken, weil sie das aufdecken, and they're hard, und sie sehr hart sind, that makes them a prophet. Das macht sie zum Propheten. Well, I'm John the Baptist. Ich bin Johannes der Täufer. Well, you maybe look like him. Du schaust vielleicht so aus wie er. You smell like him. Du riechst vielleicht sogar wie er. You're not John the Baptist. Aber du bist nicht Johannes der Täufer. And anyway, John the Baptist, who was the greatest of all men, Johannes der Täufer war der großartigste aller Männer. Is still less than the least in God's kingdom. Aber er ist immer noch weniger als der geringste aus Gottes Königreich. So when somebody says, wenn jemand sagt, I'm Jeremiah, ich bin Jeremia, I'm John the Baptist, ich bin Johannes der Täufer, I'm the prophet Jonah, ich bin der Prophet Jonah, I'm going to say things to you that may hurt right now. Ich sage dir jetzt Dinge, die dir vielleicht wehtun. What can we say to those people? Was können wir solchen Menschen antworten? We can say, I don't like to hurt your feelings. Kannst sagen, ich will zu nicht deine Gefühle verletzen. You're living in the wrong age. Aber du lebst im falschen Zeitalter. Now watch. If you want to correct somebody, wenn du jemanden korrigieren willst, go to them as a brother. Dann geh zu ihnen hin als you Bruder. Don't have to go to them as a prophet. Du musst nicht als Prophet vor ihnen auftreten. If your brother sins, go to him alone. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm hin alleine. Hey, you know what? Hey, weißt du was? I'm coming to you in meekness. Ich komme in Sanftmut zu dir. I think you can do better than that. Ich glaube, du kannst es besser machen als so. I just think you're hurting yourself right there. Ich glaube, du hast dir selbst gerade nicht zugehört. Take it or leave it, you're hurting yourself. Oder also nimm es an oder nicht, aber du verletzt dich selbst dabei. And you speak to the brother in love. Und du sprichst zu diesem Bruder in Liebe. It has nothing to do with being a prophet. Es hat nichts damit zu tun, als Prophet zu sein. I'm coming to you as a prophet. Ich komme zu dir hin als Prophet. Just look at me as Jonah. Sieh mich an als Jonah. I'm going to say some hard words. Ich werde dir jetzt ein paar harte Worte mitteilen. You're in the wrong age. Du bist im falschen Zeitalter. The age of grace has come and the church age has come. Das Zeitalter der Gnade und der Gemeinde ist gekommen. And you're living probably in your personality. Und du lebst vielleicht nur deine Persönlichkeit aus. And so you get these people who hurt people. Und da gibt es diese Menschen, die andere verletzen. And they say I'm a prophet. Und sagen dabei, sie sind ein Prophet. You get people who talk a lot. Es gibt Menschen, die viel reden. And they say, I'm a prophet. Und sagen, ich bin ein Prophet. You get people who are very critical. Es gibt Menschen, die kritisch sind. And they say, I'm a prophet. Und sagen, ich bin ein Prophet. You get people who are very stubborn. Es gibt Menschen, die sehr stur sind. And they say, I'm a prophet. Und sagen, sie sind ein Prophet. It has nothing to do with being a prophet. Aber das hat alles nichts damit zu tun, ein Prophet zu sein. You're just living in your personality. Du lebst einfach nur in deiner Persönlichkeit. And you're calling it a prophet. Und du nennst das ein Prophet. But here's the thing. Und da kommt der Punkt. If you think that you're an Old Testament prophet in the New Testament age, wenn du denkst, dass du ein alttestamentlicher Prophet im Neuen Testament bist, dann kann ich dir fast garantieren, that you are judging people. Dass du Menschen richtest. Okay? If you declare yourself an Old Testament prophet in the new church age, wenn du dich als alttestamentlicher Prophet bezeichnest in der neutestamentlichen Gemeindezeitalter, you are most probably judging people. Bist du, also richtest du wahrscheinlich Menschen einfach nur. The law came by Moses, das Gesetz kam durch Mose, grace and truth came by Christ. Und Gnade und Wahrheit kamen durch Christus. So you don't recognize Christ as the head of the church. Du erkennst Jesus nicht als Haupt der Gemeinde an. You see yourself as an Old Testament prophet. Du siehst dich selbst als alttestamentlichen Propheten, who comes, der kommt and speaks und spricht, what he wants, was ihm er auch will, in the name of a prophet. Im Namen des Propheten. If you're going to speak what you want, wenn du sprichst, was du einfach then willst, speak it in the name of a brother. Dann sprich es im Namen des Bruders. Why put this prophetic badge on? Warum musst du dieses prophetische Abzeichen drauf tun? John the Baptist. Johannes der Täufer. Just look at me as John the Baptist. Sieh mich an als Johannes der Täufer. Yeah, you kind of smell like a ja, du riechst so ein bisschen. Kind of look like a bit, du schaust doch so aus wie er. I don't think you're John the Baptist. Aber ich glaube nicht, dass du Johannes der Täufer speak bist. To me as a brother. Sprich zu mir als Bruder. You take responsibility for what you want to say. Du übernimmst die Verantwortung für das, was du sagen willst. Right? Richtig? And then I will take responsibility for what you've said. Und dann übernehme ich die Verantwortung für das, was du gesagt and hast. If I think you're sinning against me, und wenn ich denke, dass du gegen then mich I will sündigst, speak back to you, dann werde ich dir antworten, that you are sinning. Dass du sündigst. Because if you come in the name of an Old Testament prophet, weil wenn du im Namen eines alttestamentlichen Propheten kommst, I can almost guarantee you, kann ich dir garantieren, you are committing the worst sin of all, dann begehst du die schlimmste Sünde von allen, the sin of judging. Die Sünde des Richtens. Judge not, richte nicht, lest you be judged. damit du auch nicht gerichtet wirst. Let's move on. Gehen wir weiter. Number six. Nummer 6. We often despise prophecy. Wir verachten oft die Prophezeiung. Because godly people, weil gottgefällige Menschen, prophesied something falsely. Etwas Falsches prophezeien. They said something good, but it wasn't God. Sie sagen etwas Gutes, aber es war nicht von Gott. Maybe you were going to marry somebody. Vielleicht heiratest du jemanden. And it was a good girl. Und es war ein gutes Mädchen. And then someone said, "Yeah, I have a great feeling from God." Und jemand sagt, hey, ich habe ein tolles Gefühl von it Gott. It seemed to be dafür. A prophetic confirmation. Und das sieht aus wie eine prophetische Bestätigung. And then disaster. Und dann die Katastrophe. We have to watch out that there's a difference between what is good and what is God. Wir müssen aufpassen, dass wir unterscheiden von dem, was gut ist und was von Gott ist. We want to speak God's mind for the moment. Wir wollen Gottes Gedanken für den Moment aussprechen. Now in the Old Testament, im Alten Testament, in Deuteronomy chapter 18 and verse and chapter 13, in 5. Mose 18, Vers 13. If the prophet was wrong, they killed him. Wenn der Prophet falsch war, dann haben sie ihn getötet. But they didn't kill them because they were wrong. Aber sie haben ihn nicht getötet, weil er falsch just because they prophezeit were wrong. Hat. Also nicht nur deswegen. They killed them because they led Israel into idolatry. Sondern weil sie Israel in den Götzendienst geführt haben. The Old Testament prophets heard from God like directly, audibly. Die alttestamentlichen Propheten haben direkt oder fast hörbar von Gott gehört. I mean like word for word. Und so Wort für Wort. This is what you say to the king. This is what you say to Israel. Write das it ist down. Es, was du dem König sagen sollst, und das ist es, was du dem Volk sagen sollst. Schreib es nieder. In the New Testament it's a lot different. Im Neuen Testament ist das ganz anders. We are learning to hear the Holy Spirit. Du musst lernen, auf den Heiligen Geist see, zu hören. Pictures and impressions. Du bekommst Bilder und Eindrücke. And it's all in those three categories. Und es ist alles in diesen drei Kategorien. Of strengthening, stärken, of encouraging, ermutigen, of comforting. Und trösten. If you want to correct somebody, wenn du jemanden korrigieren willst, don't correct them in the name of a prophet. Dann korrigiere sie nicht im Namen eines Propheten. Correct them in the name of a brother. Korrigiere sie als Bruder. Hey, I'm coming to you as a brother. Hey, ich komme zu dir als Bruder. This is how I feel. So fühle ich das. I feel that you're offensive. Ich glaube, dass du beleidigend you're bist. Very unkind to people. Du bist sehr unfreundlich. I'm just talking to you, me and you, nobody else. Ich spreche nur zu dir, außer mir ist keiner da. Talking to anybody else, I'm just talking to you. Ich rede mit niemandem sonst, nur mit dir. I mean, you're hurting yourself. Du verletzt We've dich selbst. We've been friends. I just want to tell you this. Wir sind Freunde und ich will you dir das sagen. You come to them as a brother. Du kommst zu ihnen hin als Not Bruder. Not as a prophet. Nicht als Prophet. Okay. Now one more thing about this subject. Noch ein Punkt zu diesem Thema. We can speak very confidently. Wir können sehr zuversichtlich and dogmatically und dogmatisch sprechen about who God is. Über wer Gott ist. We can speak with great certainty. Wir können mit großer Sicherheit sprechen. God is love. Über seine I Liebe. Can speak this into someone's life. Ich kann das in das Leben von jemandem sprechen. God is love. Gott ist Liebe. God is faithful. Gott ist treu. God is your shepherd. Gott ist dein Hirte. God is your helper. Gott ist dein Helfer. We can speak who he is. Wir können aussprechen, wer er ist. With great certainty. Mit großer Sicherheit. We can speak about what he's done. Wir können darüber sprechen, was er schon getan Look, hat. He parted the Red Sea. Schau, er hat das Rote he Meer geteilt. Was faithful to Abraham, er war treu and to dem Abraham gegenüber. And to David. Zu Jakob, zu We David. Can speak about what he's done. Wir können darüber sprechen, was er getan hat. But we cannot speak Aber wir können nicht about what we think he will do. Mit großer Sicherheit darüber reden, was wir denken, dass er tun wird. With certainty. Nicht mit Sicherheit. We don't know wir wissen for certain. Es nicht sicher. We can speak with certainty about his promises. Wir können mit Sicherheit über seine Verheißungen sprechen. I just want to encourage you. Ich möchte dich ermutigen. I know this is the worst time of your life. Ich weiß, das ist die schlimmste Zeit in deinem Leben. I just want to speak encouragement into you. Und ich möchte Ermutigung dir zusprechen. All things will work to the good. Alle Dinge werden zum Guten wirken. Because I know you love God. Weil ich weiß, dass du Gott liebst. It's going to work to the good. Es wird zum Guten wirken. We can speak that with certainty. Wir können das mit Sicherheit aussprechen. But we cannot speak with certainty as to what God will do. Wir können nicht mit Sicherheit darüber reden, was Gott als nächstes tun wird. Listen to a couple of verses. Hör dich ein paar Verse an. This is Caleb. Das ist Caleb. Speaking to Joshua. Er spricht zu Joshua. He says, Joshua. Er sagt, Joshua. Remember what Moses said. Erinnere dich dran, was Mose uns gesagt About hat that mountain. Über diesen Berg. Give me that mountain. Gib mir diesen Berg. Where Anakin lives in those fortresses. Wo die Anakiter leben mit ihren Festungen. Give me that mountain. Gib mir diesen Berg. And perhaps und vielleicht the Lord will be with me. Wird Gott mit mir sein. It was a form of humility. Das war eine Form der Demut. Remember what Mordecai said to Esther. Erinnere dich dran, was Mordecai zu Esther gesagt hat. The whole nation of Israel is about to be annihilated. Die ganze Nation Israel steht vor ihrer Auslöschung. The king has decreed the annihilation of the Jews. Der König hat die Auslöschung der Juden kommandiert. But he didn't realize what he was doing. Aber er hat nicht erkannt, was er da macht. But it's too late. Aber es ist zu spät. And Esther is the queen. Und Esther war die Königin. But she is a Jew and nobody knows it. Und sie ist Jüdin, aber es weiß keiner. And Mordecai says, "Go and speak to the king." Und Mordecai sagt ihr, geh hin und sprich mit dem On König. On behalf of your people. Für dein Volk. Speak to him. Sprich and zu ihm. She says, "I can't. He didn't invite me in." Und sie sagt, das kann ich nicht. Der hat mich nicht zu sich bestellt. And then he said, "How do you know?" Und er sagt, woher weißt du? That perhaps. Dass vielleicht. You are queen for this time. Dass du Königin für diese Zeit bist. He didn't say, "Look, Esther." Es hat nicht gesagt, Esther, schau. What are you thinking? Was denkst du dir? You are queen for this moment. Du bist die Königin für diesen Moment. He said, "Perhaps." Er sagte möglicherweise. And that perhaps is very powerful. Und dieses möglicherweise ist sehr mächtig. Perhaps. Möglicherweise. That means I'm putting the responsibility on you to think it through. Das heißt, ich übertrage die Verantwortung auf dich, dass du das durchdenkst. Perhaps vielleicht you are queen for this moment. Bist du Königin für genau diesen Moment. And she went in. Und sie ging hinein. Remember Jonathan and his armor bearer. Erinnere dich an Jonathan und seinen Waffenträger. Just the two of them. Nur die zwei von ihnen. And the Philistines had so many soldiers. Und die Philister hatten so viele Soldaten. And the Israelites were totally outnumbered. Und die Israeliten, die waren in der Unterzahl. And it was a garrison on top of the hill. Da war eine Garnison auf so einem Berg oben. And Jonathan says to his armor bearer. Und Jonathan sagt zu seinem Waffenträger. What do you think? Was denkst du? Should we attack? Sollen wir sie angreifen? You know what? The Lord can deliver with two or with many. Weißt du, weil der Herr kann Befreiung schenken mit zwei oder mit vielen. Perhaps. Vielleicht. Perhaps. Möglicherweise. God will give us a victory. Schenkt Gott uns den Sieg. Shall we try it? Sollen wir es probieren? And the armor bearer said, "I am with you." Und der Waffenträger sagte, ich bin This bei dir. Word perhaps is very powerful. Dieses Wort vielleicht ist sehr mächtig. Into the New Testament. Auch im Neuen Testament. Romans chapter 1 verse 10. In Römer 1 Vers 10. Paul says, "I'm praying, I am praying." Paulus sagt, ich bete, ich bete. Perhaps. Das möge vielleicht. It is God's will that I come to you. Dass es Gottes Wille ist, dass ich zu euch komme. See everything. There's a bit of uncertainty as to what God wants to do. Es gibt immer diesen Faktor der Unsicherheit dem gegenüber, was Gott tun will. It doesn't take away from the prophetic word. Aber er nimmt das nicht weg vom prophetischen Wort. That we say perhaps. Indem wir sagen vielleicht. Perhaps. Vielleicht. Perhaps this door is God. Vielleicht ist diese Tür Gott. You know, I mean, you lost your job. Du hast deinen Job zwar verloren. Perhaps it was God. Aber vielleicht war das von Gott. We don't have to say it was definitely God. Wir brauchen nicht sagen, das war definitiv Gott. We don't have to be so certain about those things. Wir müssen darüber nicht so sicher sein. That can get us into trouble. Das könnte uns in Schwierigkeiten Because bringen. Because maybe it wasn't God. Weil vielleicht war es maybe nicht they Gott. Were lazy. Vielleicht war er einfach nur faul. Maybe they were irresponsible. Vielleicht war er unverantwortlich. And you don't really know that. Und du weißt das nicht einmal. The word perhaps is a very useful word here. Das Wort vielleicht ist ein nützliches Wort. Perhaps vielleicht. It was God's will. Vielleicht war es Gottes Wille. Because he has something better for you. Weil er etwas Besseres für dich vorhat. This is what Paul said to concerning this slave Onesimus. Das ist es, was Paulus geschrieben hat über diesen Sklaven Onesimus. Philemon was a believer in Asia. Philemon war ein Gläubiger in Asien. He had a slave named Onesimus. Er hat einen Sklaven mit dem Namen Onesimus. Onesimus runs away. Onesimus läuft davon. Philemon is a Christian. Und Philemon ist ein Christ. Philemon, yeah. Onesimus is captured and put in prison. Und Onesimus wird gefangen und kommt ins Gefängnis. And he runs into Paul the apostle in prison. Und im Gefängnis trifft er Paulus den Apostel. And Paul leads him to Christ. Und Paulus führt ihn zu Christus. And then Paul says, "Where are you from? I'm from Asia Minor." Und Paulus fragt ihn, woher kommst du? Ich bin aus Kleinasien. From where? From a guy named Philemon. Ja, von diesem Typen Philemon. Philemon, I know him. Ich kenne Philemon. You're Philemon's slave? Du bist Philemons Sklave? So he writes Philemon a letter. It's in the Bible. Deswegen schreibt er Philemon diesen Brief und der ist auch in der Bibel. He writes, "Look, Philemon." Und er sagt, Philemon, schau. You're probably really angry. Vielleicht sogar sehr zornig. I'm paraphrasing now. Und ich You could take this guy to court. Du kannst diesen Menschen vor Gericht stellen. Du kannst ihn ernsthaft bestrafen. But I'm saying to you, aber ich sage dir Folgendes. That perhaps dass vielleicht it was God. Es Gott war. Perhaps God had him run away, vielleicht hat Gott zugelassen, dass er davonrennt, so that he would return to you as a brother. Dass er zu dir als Bruder zurückkommt. Isn't that cool? Ist das nicht cool? Okay, now, number seven. Nummer 7. And we'll start to close. Und damit schließen wir ihn ab. Okay. Number 7 is somewhere here. Okay. Prophecy may seem to contradict. Prophezeiung schaut manchmal so aus, als ob sie dem widerspricht. What the Holy Spirit has already said to you. Was der Heilige Geist schon zu dir gesprochen hat. Now, about 3 years ago, vor 3 Jahren circa, my wife said to me, "Why don't you get a motorcycle?" Hat meine Frau zu mir gesagt, "Warum schaffst du nicht ein Motorrad an?" I don't want a motorcycle. Sag ich, möchte ein Motorrad. They're dangerous. I don't want one. Also ich möchte keines, weil sie sind gefährlich. But when I met you, you had a motorcycle. Sie sagt, aber als ich dich kennengelernt habe, hattest du eins. Yeah, but that's like 30 years ago. Ich sagte, ja, aber das ist schon 30 Jahre her. I'm not the, you know, the kid I used to be. You know? Ich bin nicht mehr so jung wie damals. She said, come on. Sie sagte, komm schon, komm schon. I said, I haven't rode a motorcycle in 30 years. Ich sagte, ich bin schon seit 30 Jahren kein Motorrad mehr gefahren. She said, come on, you got it in you. Sie sagt, komm schon, du hast es in dir. She got some money from her mother's death. Sie hat etwas Geld von dem Tod ihrer Mutter bekommen. And she said, look, I'll buy it for you. Und sie sagt, ich möchte es dir kaufen. I don't know. Ich sage, ich weiß, so nicht, here ich weiß I am, I come to church. Und hier steht es, ich komme mit in die Gemeinde. After the service on Sunday night, oder als ich nach dem Sonntagabend Gottesdienst, I go to get in my car and there's a motorcycle right near my door. Da gehe ich zu meinem Auto und direkt neben meiner Tür I have steht to go around dieses Motorrad. It to get into my door. Und ich muss drumherum gehen, um zur Autotür zu kommen. But as I go around it, I look at it. Aber wie ich darum herumgehe und drauf schaue, that's a motorcycle I would buy. Da sage ich halt, das wäre ein Motorrad, das ich auch kaufen cool. würde. I like this one. Das ist cool, das that's gefällt the mir. Kind I would buy. Das wäre die Art, just die ich mir kaufen as würde. I say that, this guy comes up behind me, und gerade wie ich das sage, kommt dieser and Mann he says, hinter mir Pastor Rob. Und sagt, hallo Pastor Rob. He says, you like my bike? Er sagt, dir gefällt mein Motorrad? I said, yeah, I like your bike. Ich sage, ja, es gefällt he mir. Says, I'm selling it. Und sagt, ich verkauf's. This, I don't think this guy has been in our service but twice in my lifetime. Und ich glaube, dieser Mann war vielleicht zweimal im Gottesdienst. I've never seen it. He never comes to church. Ich habe ihn nie wirklich gesehen. But er kommt day, nie he brings her. His bike and he parks it near my car. Aber an diesem Tag kommt er her mit seinem Motorrad und parkt es noch and bis in der Nähe meines Autos. Car at the same time. Und wir kommen zur selben Zeit I mean, this zu meinem has Auto. Be the Holy Spirit. Und ich denke, das muss der Heilige Geist so sein. I bought the bike. Und so habe ich das Motorrad gekauft. And, then I announce in service that I have a motorcycle. Und dann habe ich das im Gottesdienst bekannt gemacht, dass ich ein Motorrad right besitze. After the service, direkt nach dem Gottesdienst. Dr. Ralph comes up to me. Kommt Dr. Ralph zu mir her. Heimel, and he says to me. Und sagt zu mir. Sell the bike immediately. Verkaufe dieses Motorrad sofort. I'm encouraging you, sell the bike immediately. Ich ermutige dich, dass du das wirklich sofort verkaufst. A contradictory statement to all the miracles I've seen to get this bike. Eine widersprüchliche Aussage gegenüber all den Wundern, die dazu geführt haben, dass ich mir dieses and Motorrad eingeschafft habe. Miracle for this bike. Und da war noch so ein Wunder because für dieses the guy Motorrad. The guy didn't believe I wanted to buy this bike. Weil dieser Mann konnte gar nicht glauben, dass ich dieses Motorrad kaufen wollte. So I'm sitting in Shopping City having lunch with my wife and the guy walks by. Und ich sitze in der Shopping City und beim Mittagessen und dieser Mann geht vorbei. Said, hey Michi. Er sagt, hey Michi. He turns. Er dreht sich um. I want to buy the bike. Ich möchte dieses Motorrad kaufen. I've never seen him anywhere in Vienna in 27 years. Und ich sehe ihn seit 27 Jahren nirgendwo in Wien. A contradiction comes against what God is speaking to me. Ein Widerspruch kommt zu dem, was Gott dir versucht mitzuteilen. Dr. Ralph said this. Und Dr. Ralph sagt Folgendes. I just amputated both legs of a young boy who had a motorcycle accident. Ich habe beide Beine von einem jungen Mann amputieren müssen, der einen Motorradunfall hatte. The saddest thing. Das traurigste. I am always working on kids who have motorcycle accidents. Sell the bike. Ich arbeite immer an jungen Menschen, die Motorradunfälle haben. Das ist das traurigste Ding auf der Welt. What do I do? Was soll ich machen? My wife wanted me to get it. Meine Frau wollte, dass ich es mir zulege. I got it. Ich habe es bekommen. God seemed to confirm it. Und Gott scheint es zu bestätigen. I already have it insured. What do I do? Ich bin noch nicht ganz sicher. Also, und was soll ich machen? What do I do with this? Was mache ich damit? I pray about what God wants to say to me through this. Und ich bete darüber, was Gott mir durch das sagen will. And what God said to me, und was Gott mir gesagt you hat, better be careful, du bist besser vorsichtig, because he is speaking truth. Weil er sagt die Wahrheit. I spoke with him this morning. He was in a service. Ich habe heute Morgen mit ihm darüber gesprochen. Er war heute im Gottesdienst. I have avoided 5 motorcycle accidents since he said that. Seit er das gesagt habe, habe ich 5 Motorradunfälle, which I would have clearly had, verhindern können, die ich sicherlich gehabt hätte, because I went to YouTube, weil ich auf YouTube gegangen bin, and I studied all the motorcycle accidents that have been videoed. Und ich habe all diese Motorradunfälle studiert, die aufgenommen wurden auf die Videokamera. And I've educated myself because he said that. Und ich habe mich selbst unterwiesen oder unterrichtet darin, weil er mir das gesagt hat. Basically scared the hell out of me. Und er hat mich ja wirklich Angst gemacht. And I went to YouTube. Ich bin auf YouTube gegangen. And I studied them. Und ich habe das studiert. I'm telling you, I avoided already 5 accidents. Ich habe jetzt schon 5 so Unfälle verhindern können. Because he spoke this to me. Weil er das zu mir gesagt hat. That point is, a contradiction may not be a contradiction. It might be an ergänzung. What's ergänzung in English? What's that? It might be something that works together. Okay, also ein Widerspruch muss nicht unbedingt ein Widerspruch sein. Es könnte auch eine Art Ergänzung sein. Something that complements. Ja, eine Ergänzung. Right? And the last point, I'll just close with this. Und ich will es mit dem letzten Punkt abschließen. We despise prophecy sometimes. Manchmal verachten wir die Prophezeiung. Because it doesn't express God's heart. Weil es nicht Gottes Herz ausdrückt. And when it doesn't express God's heart, und wenn es nicht Gottes Herz ausdrückt, just flush it down the toilet. Dann spülst du die Toilette runter. Just flush it. Spülst runter. It's not from God. Es ist nicht von Gott. And don't entertain it. Dann nimm es nicht an. Amen. Amen. So, let's pray. Lasst uns beten. And then we'll have Mary come up and say a few words. So, Father in heaven, thank you tonight. Vater im Himmel, ich danke dir für heute Nacht. For your love for us. Für deine Liebe zu uns. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist heute Abend jemand hier. You feel distant from the Lord. Und du fühlst dich fern von Gott. Maybe you've never received God's love into your life. Vielleicht hast du Gottes Liebe für dein Leben noch nie angenommen. God knows where you're sitting. Gott weiß, wo du sitzt. He knows your name. Er kennt deinen Namen. He knows why you're here. Er weiß, warum du da bist. He knows who brought you here. Er weiß, wer dich hergebracht hat. He knows all about your life. Und es geht, er weiß alles über dein Leben. What you do during the week. Was du unter der Woche machst. He knows how old you are. Er weiß, wie alt du bist. And he loves you. Und er liebt dich. He wants the very best for you. Und er möchte das Allerbeste für dich. If you've never received him into your life, wenn du ihn noch nie angenommen hast in dein Leben, pray a very simple prayer with me. Dann bete ein einfaches Gebet mit mir. Are you ready? Seid ihr bereit? But say it quietly. Aber sprich es leise aus. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive my sin. Vergib meine Sünde. All the things I do wrong. All die Dinge, die ich falsch mache. All my little acts of selfishness. Meine kleinen Taten der Selbstsucht. Forgive me. Vergib mir. Fill me with your love. Fülle mich mit deiner Liebe. Through Jesus, your Son. Durch Jesus, deinen Sohn. Can you say that? Kannst du das sagen? God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. Fill me with your love. Fülle mich mit deiner Liebe. Because of Jesus Christ, your Son. Wegen Jesus Christus, deinem Sohn. Who died for me. Der für mich gestorben ist. So, the Lord wants to show you that He is totally supporting you. Möchte dir zeigen, dass er dich absolut unterstützt. That if you're having self-doubt, dass wenn du Selbstzweifel hast, he is for you and he is behind you. Er ist vor dir und er ist auch hinter dir. And he is for you, für er ist dich. Für dich. And even if people around you are giving you a hard time or even against you, und auch wenn Menschen dir vielleicht eine schwere Zeit geben oder auch gegen dich sind, you can rest, kannst du ausruhen, because he is for you. Weil er für dich ist. And maybe it's been difficult the past months and you've struggled and you've fought. Und vielleicht waren die letzten Monate sehr schwierig und du hast Schwierigkeiten gehabt und gekämpft. But God is saying that there are going to be times of refreshing. Aber Gott sagt, es kommen Zeiten der Erfrischung. Times where you're going to laugh and smile your way through life. Zeiten, wo du lachst und deinen Weg durchs Leben lächelst. And so be encouraged. Und deswegen sei ermutigt. He is supporting you. Er unterstützt dich. You don't have to fight. Du musst nicht kämpfen. He will fight for you. Er wird für dich kämpfen. And he's teaching you to depend on him. Und er lehrt dich, dass du dich auf ihn verlässt. And not the approval of people. Und nicht auf die Zusage von Menschen. Even people very close to you. Selbst von den Menschen, die dir sehr nahe stehen. Jesus is saying, come close to me and I will speak words of confirmation to you. Jesus sagt, komm nahe zu mir und ich spreche dir Worte des, der Bestätigung. You no longer need it from people. Du brauchst es nicht länger von anderen Menschen hören. Thank you, Father, for supporting us. Danke, Vater, dass du uns unterstützt. Thank you for seeing us as your beloved sons and daughters. Danke, dass du uns als deine geliebten Söhne und Töchter siehst. That you say you are altogether lovely. Dass du sagst, dass ihr alle zusammen lieblich seid. There is no spot in you. Da gibt es keinen Flecken an dir. I don't see your mistakes. Ich sehe keine Fehler. Like the father who runs to the prodigal son when he comes home. So wie der Vater dem verlorenen Sohn zurennt, als er nach Hause kommt. He didn't even let him confess what he did wrong. Er hat ihn nicht einmal bekennen lassen, was er falsch gemacht hat. He just was so happy he was coming home. Er hat sich einfach so sehr gefreut, dass er nach Hause kommt. That was enough. Und das war genug. And he's saying the same to some here. Und er sagt dasselbe zu manchen hier. I don't care what happened in the past. Es ist mir egal, was in der Vergangenheit war. You're back. You are back. Du bist zurück. And that's enough. Und das ist genug. And I'm going to put a ring on your finger. Ich werde einen Ring an deinen Finger stecken. Which speaks of authority. Der spricht von Autorität. And I'm going to give you more authority than you ever imagined. Und ich werde dir mehr Autorität geben, als dass du es dir je vorstellen konntest. And it's not for you. Und es ist nicht für dich. It's for the kingdom. Es ist für das Königreich. And I'm going to give you sandals on your feet. Und ich gebe dir Sandalen an die Füße. Which speaks of die sprechen davon. Wealth. Von Wohlstand. Because only poor people had no shoes. Weil nur ganz arme Menschen hatten keine Schuhe. Slaves. Sklaven. I put new shoes on your feet. Und ich gebe dir neue Schuhe an die Füße. And I give you a robe. Und ich gebe dir einen Mantel. And this robe speaks of und dieser Mantel spricht von dignity. Von Würde. And honor. Und Ehre. And everything the world degraded you and took away your honor. Und all das, wo die Welt dich runtergemacht hat und dich entehrt hat. I will give you your dignity back. Da gebe ich dir deine Würde zurück. Because I love you. Weil ich dich liebe. And I am for you. Und ich bin für dich.